Philip K. Dick, Irrgarten des Todes. Ben Tallchief gewinnt bei einer Tombola einen Hasen. Sein Job langweilte ihn schon seit geraumer Zeit. Also hatte er sich vor einer Woche zum Schiffssender begeben und die in seine Zirbeldrüse implantierten Elektroden an das Gerät angeschlossen. Vom Sender wurde sein Gebet zum nächstgelegenen Relaisnetz weitergeleitet und von dort in die Galaxis ausgestrahlt. Und irgendwann, so hoffte er wenigstens, würde es auf einer der Gottwelten ankommen. Das Gebet war kurz und einfach gewesen. Die elende Inventurkontrolle steht mir bis dahin. Bloße Routinearbeit. Dieses Schiff ist viel zu groß und außerdem völlig überfüllt. Ich bin hier absolut fehl am Platz. Kannst du mir nicht zu einer interessanteren und kreativeren Arbeit verhelfen? Natürlich hatte er sein Gebet an den Mittler gerichtet. Aber er hätte sich auch direkt an den Schöpfer gewandt, wäre es wirkungslos geblieben. Doch es war nicht wirkungslos. »Mr. Tallchief«, sagte Bens Vorgesetzter, als er die Inventureinheit betrat, »Sie werden versetzt. Was sagen Sie dazu?« »Oh, ich werde sofort ein Dankgebet aussenden.« Ben spürte, wie sich Genugtuung in ihm ausbreitete. Es war einfach wunderbar, so schnell Erhörung zu finden. »Wann kann ich hier weg? Bald?« Er hatte seinem Vorgesetzten gegenüber nie verhehlt, wie wenig ihn seine Arbeit befriedigte. Und jetzt hatte er erst recht keinen Anlass mehr dazu. »Ach ja, Ben Tallchief, unsere Gebetsmühle«, sagte sein Vorgesetzter mit einem spöttischen Stirnrunzeln. »Beten Sie denn etwa nicht?«, erwiderte Ben erstaunt. »Nur wenn mir nichts anderes mehr übrig bleibt. Ich bin eher dafür, dass jeder aus eigener Kraft mit seinen Problemen fertig wird.« Sein Vorgesetzter klatschte ein Dokument auf Bens Schreibtisch. »Hier, die Erhörung Ihrer Gebete. Versetzung in eine kleine Kolonie auf einem Planeten namens Delmak O. Mehr weiß ich auch nicht. Aber ich nehme an, Sie werden schon alles Nötige erfahren, wenn Sie hinkommen.« Er musterte Ben nachdenklich. »Sie können eine unserer Einwegkapseln benutzen, gegen eine Gebühr von 3 Silberdollar.« »Einverstanden.« Ben stand auf und drückte das kostbare Dokument an sich. Mit dem Expresslift fuhr er hinauf in den Senderaum. Die Anlage war, wie erwartet, gerade mit offiziellen Übermittlungen ausgelastet. »Habt ihr vielleicht später mal ein bisschen Luft?«, fragte er den Cheffunker. »Ich würde gern ein Dankgebet rausschicken. Aber wenn ihr zu viel zu tun habt, haben wir«, sagte der Cheffunker. »Hören Sie mal, erst letzte Woche haben wir ein Gebet für Sie durchgegeben. Ist das nicht genug?« »Nun, wenigstens habe ich's versucht«, dachte Ben, als er die hektische Atmosphäre des Senderaums hinter sich ließ und in seine Kabine ging. »Falls je die Sprache darauf kommt, kann ich sagen, ich hätte mein Möglichstes getan. Aber wie so oft seien eben alle Kanäle mit amtlichen Angelegenheiten besetzt gewesen.« Seine freudige Erregung wuchs. Endlich eine andere, eine kreativere Arbeit. Und genau jetzt, wo er das am meisten brauchte. Noch ein paar Wochen mit dieser idiotischen Beschäftigung, dachte er, und ich wäre wieder an der Flasche gehangen, so wie damals. Deshalb haben sie wohl auch die Versetzung bewilligt. Sie wussten, wie nahe ich inzwischen einem Zusammenbruch bin, dass ich über kurz oder lang in der Ausnüchterungszelle gelandet wäre und dann auf der Psychostation, wie die anderen. Wie viele waren es wohl jetzt? Vielleicht 10? Für ein Schiff dieser Größe mit einem ziemlich strengen Reglement war das nicht mal viel. Aus dem obersten Fach seines Kleiderschranks zog er eine noch unangebrochene Flasche Scotch, Marke Peter Dawson, hervor, riss das Siegel auf und schraubte die Verschlusskappe ab. »Ein kleines Trankopfer«, sagte er sich, während er einen Plastikbecher füllte. »Man muss das Ereignis ja schließlich feiern. Außerdem schätzen die Götter das zeremoniell.« Er leerte den Becher und schenkte nach. Um das zeremoniell zu vervollständigen, ging er nach kurzem Zögern zum Bücherregal und griff nach dem Buch A.G. Spektowskis, »Wie ich in meiner Freizeit von den Toten auferstand und wie Ihnen das auch gelingen kann.« Eine billige Taschenbuchausgabe zwar, aber das einzige Exemplar des Buches, das er je besessen hatte und an dem er daher mit einer gewissen Sentimentalität hing. Er öffnete es an einer beliebigen Stelle, eine weithin empfohlene Methode, und las einige Absätze aus der Apologia pro sua vita dieses großen kommunistischen Theologen des 21. Jahrhunderts. Gott ist kein übernatürliches Wesen. Er ist vielmehr die erste und natürlichste Form des Seins, die entstand. Stimmt, dachte Ben, während er sich auf das Bett setzte. Wie spätere theologische Untersuchungen bewiesen haben. Spektowski war nicht nur ein herausragender Logiker gewesen, sondern auch ein Prophet. Alles, was er vorausgesagt hatte, war früher oder später eingetroffen oder hatte sich als richtig erwiesen. Natürlich gab es noch eine Menge ungeklärter Fragen. So fehlte etwa eine kausale Erklärung für die Existenz des Schöpfers, wenn man sich nicht mit Spektowskis Ansicht zufrieden gab, dass sich Wesen dieser Art selbst schufen und außerhalb der Zeit und damit auch der Kausalität standen. Doch im Wesentlichen stand alles hier, auf diesen millionenfach vervielfältigten Seiten. Als sich die Kreise der Urschöpfung ausweiteten, nahmen Gottes Macht, Güte und Wissen ab, wie die Feldstärke mit der Entfernung von einer Ladungsquelle abnimmt, sodass an der Peripherie des äußersten Kreises seine Güte zu schwach und sein Wissen zu gering war, um das Auftreten des Formenzerstörers wahrzunehmen, der als Reaktion auf Gottes Formenschöpfung entstand. Der Ursprung des Formenzerstörers selbst entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist unmöglich festzustellen, ob er a. von Anfang an eine von Gott getrennte Wesenseinheit war, die nicht von Gott geschaffen wurde, sondern wie Gott von sich selbst, oder ob b. der Formenzerstörer nur ein Aspekt Gottes ist, wobei man nicht... Ben ließ das Buch sinken, nahm einen Schluck Scotch und rieb sich dann müde die Stirn. Er war 42 und hatte das Buch schon etliche Male gelesen. Ansonsten hatte er es in all diesen Jahren nur zu wenig gebracht, bis jetzt jedenfalls. Er hatte nie das Gefühl gehabt, in seinen zahllosen Jobs etwas Richtiges geleistet zu haben. Aber vielleicht kann ich ja nun etwas Richtiges leisten, dachte er. Vielleicht ist das endlich meine große Chance. Der Schöpfer, ging es ihm durch den Kopf, kann alles erneuern. Er kann dem Zerfallsprozess Einhalt gebieten, indem er ein zerfallendes Objekt durch ein neues ersetzt, dessen Form ohne Makel ist. Und dann zerfällt auch das. Der Formenzerstörer bekommt es in seine Gewalt und schließlich wird es wieder vom Schöpfer ersetzt. Wie in einem Bienenstock. Wenn die alten Bienen erschöpft sind und sterben, treten neue an ihre Stelle. Aber bei mir geht das nicht. Ich zerfalle. Und der Formenzerstörer ergreift von mir Besitz. Für mich gibt es keine Erneuerung. Hilf mir, Gott. Aber nicht, indem du mich ersetzt. Von einem kosmologischen Gesichtspunkt aus betrachtet, wäre das natürlich das Beste. Nur will ich nicht aufhören zu existieren. Und vielleicht hast du das ja verstanden und deshalb mein Gebet erhört. Der Alkohol machte ihn schläfrig. Beinahe wäre er eingenickt. Er musste zusehen, dass er wieder munter wurde. Er sprang auf, ging zu seinem Videoprojektor und legte eine willkürlich ausgewählte Disk ein. Die gegenüberliegende Wand erhellte sich, Umrisse zeichneten sich ab. Figuren, die sich bewegten, aber unnatürlich flach wirkten. Er regulierte die Tiefenschärfe. Die Figuren wurden dreidimensional. Dann stellte er den Ton an. Legolas hat recht. Wir dürfen einen alten Mann nicht ungewarnt und ohne Anlass töten. Welche Befürchtungen und Zweifel uns auch dazu treiben mögen. Wartet ab und seht. Die kraftvollen Worte des alten Epos wirkten tatsächlich aufmunternd. Ben setzte sich wieder hin und nahm sich das Dokument vor, das ihm sein Vorgesetzter gegeben hatte. Stirnrunzelnd studierte er die kodierten Informationen, versuchte ihrer Bedeutung auf die Spur zu kommen. Irgendwo in diesen Ziffern und Buchstaben verbarg sich ein neues Leben. Auf einem neuen Planeten. Du sprichst wie einer, der Fangorn gar wohl kennt. Ist es so? Die Vididisk lief weiter, aber er hörte nicht mehr richtig hin, zu sehr beschäftigt damit, dem Code einen Sinn abzugewinnen. Was hast du zu sagen, das du bei unserem letzten Treffen noch nicht sagtest? Er blickte auf und sah sich einer grau gekleideten Gestalt gegenüber. Gandalf. Und einen Augenblick lang schien es ihm, als spreche der Zauberer zu ihm, Ben Tallchief, als fordere er Rechenschaft von ihm. Oder wünschst du, etwas ungesagt zu machen? Ben ging zum Projektor und schaltete ihn aus. Ich kann dir jetzt nicht antworten, Gandalf, dachte er. Ich habe zu tun. Reale Dinge. Ich habe keine Zeit, mich mit einer mystischen Gestalt zu unterhalten, die vermutlich nie existiert hat. Die alten Werte bedeuten mir nichts mehr. Mir liegt jetzt vor allem daran, diese verdammten Zahlen und Buchstaben zu durchschauen. Langsam kam er darauf. Er würde sich allein auf den Weg machen. In einer Kapsel, wie es hier hieß. In der Kolonie würde er dann auf das übrige Team stoßen. Einem guten Dutzend Leute aus den verschiedensten Bereichen. Qualifikationsstufe 5. Ein Projekt der C-Klasse mit Gehaltsstufe K4. Maximale Verpflichtung 2 Jahre. Volle Pensionsberechtigung und Krankenkasse vom Zeitpunkt seines Eintreffens in der Kolonie an. Löschung sämtlicher früherer Instruktionen. Das hieß, er konnte sofort aufbrechen und brauchte seine Arbeit hier nicht abzuschließen. Und die 3 Silberdollar für die Kapsel habe ich auch, dachte er. Also kann nichts mehr schiefgehen. Außer, es war unmöglich herauszufinden, woraus seine Arbeit bestehen würde. Die Buchstaben und Ziffern schienen darüber nichts auszusagen. Aber vielleicht lag das auch an seiner mangelnden Übung im Entschlüsseln. Jedenfalls gab der Code genau jene Information nicht preis, an der ihm am meisten gelegen war. Dennoch sah die Sache gut aus. Ich bin zufrieden, dachte er. Diese Stelle ist genau das Richtige für mich. Und wenn du es genau wissen willst, Gandalf, ich wünsche nichts ungesagt zu machen. Gebete werden nur selten erhört. Ich wäre ein Dummkopf, wenn ich das hier nicht annehmen würde. Laut sagte er, Gandalf, du existierst nicht mehr, außer in den Gedanken der Menschen. Und ich habe hier etwas, das mir die eine wahre, lebendige Gottheit gewährt hat, die ewig und vollkommen existiert. Mir bleibt nichts zu wünschen übrig.